Professor Florin, Philosoph. Frau Professor Florin ist Philosoph. Она преподает философию. Sie lehrt Philosophie. Она умна. Sie ist klug. Образована. Gebildet. Очень весела. Und sehr fröhlich. Она ведь австрийка. Sie ist ja Österreicherin. Она пишет сейчас новую книгу. Sie schreibt jetzt ein neues Buch. Это будет сенсация. Es wird eine Sensation. Совершенно новая теория. Eine ganz neue Theorie. Frau Professor много думает над ней. Frau Professor denkt viel daran. Мы с нетерпением ждем. Wir sind gespannt. Успеха вам. Viel Erfolg, Frau Professor.